Tag, Herr Landstuhler, Folge 31, Überschrift BSV, wer das nicht kennt, Bandscheibenvorfall. Also, ja gut, ich höre mich zwar jetzt relativ munter an und auch gut gelaunt. Manche haben gesagt, nee, man hätte es mir auch an der Stimme angehört. Und wie gesagt, ach, die mit mir ein bisschen Kontakt hatten in der Zwischenzeit, ich habe früher ein bisschen anders da geklungen. Deshalb, wie gesagt, hier in der Folge erzähle ich ein bisschen was, wie es mir ergangen ist. Bisschen Lernkurve, die ich persönlich rausgezogen habe. Vielleicht kann einer von euch ein bisschen was mitnehmen, dass eben in Anführungszeichen die Fehler, die mir so passiert sind, nicht passieren. Vom zeitlichen Rahmen her, wir haben jetzt hier 31. Dezember. Grundursache, oder was da passiert ist, hat sich schon im September aufgebaut. Akut geworden ist es halt im Oktober. Und das muss man sehen, wenn man wieder einigermaßen sich gut anhört, ist das schon so eine Aktion 3 Monate. Aber von vorne anzufangen. Also wer, wie gesagt, die letzte Folge gehört hat, die 30, da hatte ich ja schon ein paar Sachen so ein bisschen erwähnt. Also was da passieren könnte, so ein bisschen gespoilert, gehe ich jetzt ein bisschen näher dazu in. Und wer auch die Folge 28 noch im Ohr hat und denkt, er hört sich da so ein bisschen komisch an, das war natürlich eine Folge, die habe ich während meinem Bandscheibenvorfall in der Akutphase aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ich da von der Stimme ein bisschen anders da geklungen hat, so ein bisschen deprimäßig, aber eins kann ich euch sagen, zum Aufnahmezeitpunkt der Folge war ich mal schön auf einer Ibo-Dosis von 2400 Milligramm, also das Maximale, was man da nehmen kann, und glauben wir es war trotzdem nicht angenehm. Also hole ich mal ein bisschen aus von vorne, also ein bisschen angedeutet, das habe ich aber damals nicht gewusst, hat sich das damals schon im September, als ich schon mal richtig Gas gegeben habe mit meinem Dolomiten-Fahrradtrip. Deshalb, was kann man sagen? Okay, das Fahrradfahren an sich war es nett. Es war vielleicht eher die Situation mit diesem schweren Rucksack und halt auch einfach keine Pause und keine Erholungsphase. Weil, wie gesagt, kaum war ich ja von diesem... der Jens hat mich auch noch getroffen. Ich denke mal, wenn er sich meldet, ich glaube, ihm ist nichts aufgefallen, weil man merkt ja auch dann nichts, dass die Bandscheibe sich in Anführungszeichen ein bisschen verabschiedet. Aber wie gesagt, was genau Bandscheibenvorfall ist, ein bisschen Hintergrund kommt noch. Dann war, wie gesagt, die Dolomiten noch drin mit meinem Bergtrip. Dort habe ich euch schon kurz erzählt, dass es mir so ein bisschen ins Bein gezogen hat. Und ich gedacht habe, es wäre Muskelkater. Nee, es war dummel schon Bandscheibe und Ischias. Sage ich euch auch gleich, nachdem ich euch die Diagnose gesagt habe. Und wie gesagt, ach, das mit diesem Leistungsabzeichen war eigentlich nicht so wunderlich. Also wie gesagt, in meiner Gewichtsklasse rumrenne, schwere Feuerwehrgegenstände hole, Leitern klettern und so, das war auch nicht. Aber es war immer noch nicht der Auslöser. Und auch wie gesagt, dieser sogenannte Auslöser, was wirklich passiert ist, ist eigentlich nicht die Grundursache. Deshalb, ich fange ein bisschen vorne an, Bandscheibenvorfall. Unterscheidet sich in verschiedene Sachen. Habe ich mich vorher auch nicht so ein bisschen nicht mit beschäftigt. Also ich hatte es ja, wie gesagt, auch keine wissenschaftliche Grundlage und so. Und deshalb, bitte selbst nachlesen und auf jeden Fall auch zum Arzt gehen. Und wie gesagt, nicht so viele YouTube-Videos gucke. Ihr könnt euch die Sache angucken, die Tipps anhören, auch mit Leutsprecher. Aber im Endeffekt müssen das selbst testen und selbst so ein bisschen in euren Körper hineinhören. Also Bandscheibenvorfall müssen wir euch so vorstellen, dass praktisch in der Wirbelsäule, in diesem Zwischenkörper, ist so Gelee-artig Masse, die beim Bandscheibenvorfall halt praktisch rausquillt und praktisch auf den Nerv drückt und dann verschiedene Symptome hat. Das Allerwichtigste, was ich gelernt habe, ist, wenn ihr einen Bandscheibenvorfall habt und ihr habt Taubheitsgefühle, Probleme, den Stuhl zu halten, oder, könnt ihr gleich mal selbst machen, ihr könnt euch nicht auf die Zehenspitze stellen oder nicht auf die Ferse, müssen da sofort zum Arzt gehen. Weil dann hat er da in Anführungszeichen so ein bisschen the worst case. Und zwar drückt das die Bandscheibe Richtung Rückenmark. Und das ist so ein bisschen wie so mit Querschnittslähmung oder so. Müssen wir wirklich aufpassen, sobald du Taubheitsgefühle, Probleme beim Stuhl lassen, diese Bewegung nicht machen kannst, in Verbindung mit üble Schmerzen, weil diese Schmerzen danach in alle andere, ist da schon ein bisschen kritisch. Also ich hatte praktisch L5 links, Wurzelkompression mit Ischias. Und zwar je nachdem, wo dieser Bandscheibenvorfall auch auftritt, hat er verschiedene Schmerzsymptome, wo das reinzieht. Beim Dreier zieht es eher so, glaube ich, in der Oberschenkelinnenseite. Wie gesagt, beim klassischen L5, was ich habe, das sind die Leute, die halt viel sitzen, Bürotätigkeit haben oder so, ist das eher so mit Ischias beschmerzt. Das heißt, die haben dann so einen Zug, der so runter ins Bein geht. Und das war auch was ich so ein bisschen gemerkt habe beim Fahrradfahren. Bei mir war der Auslöser eigentlich eher so Dummheit, dass ich so schwer hier Handel ungleichmäßig gehoben habe. Hat dann praktisch akuter stechender Schmerz, der reingezogen ist. Und jetzt kommt praktisch das Gefährliche. Das war am 5. Oktober. Danach oder im Anschluss ging es mir noch einigermaßen gut. Also ich hatte zwar den kurzen stechenden Schmerz, der dann weggegangen ist, und habe praktisch ganz normal meine Sache gemacht, nochmal gelebt. Und es ist erst praktisch schlimmer geworden am 12. Oktober. Das heißt, ich bin am 12. Oktober erst zum Arzt gegangen, also auch zum Orthopäde. Der hat dann Wortfindungsstörungen. Was man, Röntgen, genau. Ich habe jetzt auch einen Röntgenpass, weil ich gehe nicht so oft zum Röntgen. Praktische Röntgenaufnahme gemacht. Dort sieht man praktisch, dass ich eine Bandscheibenvorwölbung habe. Und er hat, wie gesagt, auch diesen Bandscheibenvorfall gesehen, hat mir praktisch Ruhe verordnet und Ibuprofen. Damals war ich auf 3-600er Ibu und konnte dann so einigermaßen mit neuer Schlafposition flach liegen und so. Bin ich in den Krankenschein gegangen, habe mich ein bisschen geschont, habe dann aber auch doch relativ viel gesessen auf der Couch, Stichwort weich, weil das mit der Ibu das so ein bisschen übertäubt hat und so. Ja, und hat dann praktisch mich schon 2-3 Wochen auskuriert, bis ich praktisch im CRT war. CRT hat das praktisch noch ein bisschen bestätigt. Und dort hatte ich dann leider so ein bisschen die Falschinfo bekommen. Ich könnte schon ein bisschen früher aktiv werden und könnte schon früher ein bisschen was machen. Ja, und das habe ich halt dann leider etwas übertrieben und war dann etwas regelmäßiger wandern, also so in der 10-Kilometer-Klasse, und bin auch sogar Fahrrad gefahren gewesen, also so 40 Kilometer. Zwar schön langsam und nicht so oft anstrengend, weil ich schon die Bewegung im Vordergrund habe, aber das mit der Bewegung war im Endeffekt schon zu viel und hat dann praktisch so Mitte im Oktober hatte ich dann nochmal ungünstige Wäschekorb seitlich hochgehoben, weil man halt auch da einfach nicht so sensibilisiert ist, wie man sich schont, wie man Sachen hochhebt und so. Und da hatte ich mir Annie verpasst und von der hatte ich mich wirklich nicht mehr erholt. Also da kann ich euch sagen, das war nix. Also ich musste auch mal nachts mal Notarzt anrufen für andere Schmerzmittel. Das ist nicht auszuhalten. Also ich habe das auch so ein bisschen dokumentiert mit wann ich wie ins Bett gehe, wann ich welche Ibo nehme. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Gehe ich um 22.30 Uhr ins Bett, lege ich dorthin, hast 800er Ibo drin, machst die Augen zu und irgendwann wäre ich von Schmerzen wach, kann ich kaum bewegen, guck ich auf die Uhr und es ist 23.30 Uhr, also hast maximale Stunde 15 geschlafen. Dann guckst du, dass du dich gerade so aus dem Bett heben kannst, du kannst nicht auftreten, du hast Schmerzen, du läufst so 15, 20 Minuten rund, bis der Schmerz einigermaßen weggeht, dann versuchst du dich wieder hinzusetzen, versuchst zu schlafen und kannst maximal wirklich eine Stunde 15 wieder schlafen, wäre ich wirklich wach. Und das habe ich mir leider nur so 1,5 Wochen reinziehen müssen. Also trotz 2400 der Maximaldosis Ibu, bis das Heffere ein bisschen besser gegangen ist, bis ich mal bis 3:30 durchschlafen konnte und habe dann auch so ein bisschen angefangen, die Ibu zu reduzieren. Begleitend war praktisch ein PAT noch gewesen und wie gesagt, ich war dann schon froh, dass Achtung, kein Reha oder dass die Diagnose praktisch so war mit konventioneller Therapie, also praktisch keine Operation, gar nichts. In der Zwischenzeit habe ich natürlich auch viel so Videos geguckt, mich mit Leuten ausgetauscht. Ach, Gruß an der Stadt. Ihr wisst, wer ich meine. Das hat mir schon sehr geholfen, die Tipps von Betroffenen zu hören, ein paar Tipps anzuhören. Ach, mo dann wirklich gesagt zu kriegen, hey, bist momentan in der Depri-Phase, lass dich mal nicht so hängen, weil ich mache ein bisschen was. Es kann dich auch noch viel, viel schlimmer treffen. Oder es gibt auch noch Leute, die haben es richtig viel früher, viel schlimmer getroffen. Und ach, dass es momentan schlimm ist, ist schon schlimm, aber es geht halt noch was anderes. Und was so die Hauptmessage da dran ist, wenn du halt immer diesen Bandscheibenvorfall gehabt hast, ist es halt nicht mehr so wie früher. Und das ist auch das, was mich da in Verbindung mit selbst kritisch, war ich selbst dran schuld, hast zu wenig getrunken, zu viel Sport gemacht, nur einseitig. Ich meine, meine Bike Buddies haben oft gesagt, fahr mal nicht nur Fahrrad, sondern mach ein bisschen Rückentraining. Weißt du, du kannst nicht hingehen, kannst dich über deine schwere Rucksack beschweren, dass dir beim Bergauffahren mehr das Kreuz wehtut als die Beine, ja, und nicht halt einfach nicht raffe, dass du einfach der Rückenmuskulatur oder sogenanntes Core-Training machen musst, dass das halt einfach ein bisschen besser wird. Das habe ich halt total nicht gerafft, ja. Ich meine, ich habe in der Firma habe ich einen Schreibtisch, der höhenverstellbar ist. glauben nicht, dass ich den benutzt habe. Ja. Später war es dann so, in der Akutphase, ich habe mir einen Timer gestellt, weil länger sitzen wie 30 Minuten ist nicht. In der Akutphase habe ich zum Beispiel nicht länger als 15 Minuten gesessen. Dann stehst du auf und irgendwann realisierst du, dass dein kompletter Tag nur daraus besteht, zu stehen, was eigentlich auch nicht gut ist, ja, sondern eher zu gehen, ja, und halt wenig zu sitzen oder halt zu liegen. Und du wirst auch merken, wenn jemand sagt, ah ja, mach ein Stufenbett und mach dir mal eine Kisse unter die Beine, dass du doch nicht in der Lage bist, das zu machen. Also wie gesagt, die Anfangszeit oder so, also wer es nicht gehabt hat, kann es jetzt nicht so nachvollziehen, das sind nicht nur Rückenschmerzen. Das haut euch da richtig weg. Das war richtig übelst, kann ich euch sagen. Und wie gesagt, da hatte ich ein bisschen mit zu kämpfen gehabt. Natürlich auch in der Verbindung, dass es mal schön dunkel war im Oktober, November, dass du dann auch hier sitzt und hast wenig Sozialkontakte, kannst nicht rausgehen, du warst nicht auf der Arbeit. Ich habe zwar dann auch mobil gearbeitet, ein bisschen telefoniert, aber du telefonierst mit denselben Leute. Ja, und du kommst halt da wirklich in deine Depri-Phase und textest da die Leute zu. Also das ist, man muss das schon ein bisschen selbst erlebt haben. Ich meine, jetzt sehe ich das so ein bisschen lockerer und auch ein bisschen selbstreflektierter, aber glauben wir das, am Anfang hat das ein bisschen länger gedauert, was es so ist. Das heißt, deshalb so vom Status her, wir haben jetzt wie gesagt der Dezember, ich habe dann praktisch im November hatte ich noch diese PRT gehabt, kostet Geld, also 400 Euro investiert, und zwar sind das so Magnetfelder, die dazu sorgen sollte, dass ich praktisch diese Gelee-artige Masse, ja, also aus dieser Bandscheibe, die halt rausgequillt ist und praktisch auf den Nerv drückt, dass das sich praktisch wieder ein bisschen zusammen macht, zieht, dass das praktisch die Heilung beschleunigt. Das hat Akupunktur gegeben. Ich kann oder ich darf momentan noch keine Übungen machen. Ja, das heißt, der Arzt sagt, erst ab 1.2. Januarwoche soll man damit beginnen. Das heißt, momentan schone ich mich in Anführungszeichen. Ja, das heißt, ich habe jetzt immer Nieregurt an, ich mache immer warm, ich habe Wärmebett und so. Ich gucke, dass ich viel spazieren gehe, aber natürlich nicht so extrem, wie ich schon will. Also nur mal so als Hausnummer, wenn ich dann muss spazieren gehe, dann gehe ich schon so über 8 Kilometer. Da ist eher die Hausordnung nicht mehr als 2 oder 3 Kilometer. Dann muss so ein kleines Lustige, ich habe mich dann ja auch selbst versorgt, mit dem Rucksack einkaufe, dann geht man halt auch schon mal einkaufen, holt nur 1,5-2 Kilo Lebensmittel, also 2 Tüte Milch, ein bisschen Fleisch, alles, lauft dann zurück, und wenn man zu Hause war, dann lauft man gleich nochmal los und holt sich Lebensmittel. Oder fragt, wie gesagt, hier Arbeitskollege, der mir halt so die schwere Sache eingekauft hat, wie Wasser und Milch und ein paar andere Sachen. Also da müssen wir euch schon ein bisschen, auch als Single, ein bisschen anders orientieren, weil ihr könnt da nichts machen. Das ist wirklich übelst. Also auch mit Wäsche waschen, muss gut, dass du kein Trauma kriegst. Das geht alles. Also schön vorm Wäsche, vor der Waschmaschine knien und dann halt die Sachen machen. Also nicht bücken, gar nichts. Das ist schon momentan das Ding, was auch ein bisschen war, was man ein bisschen aufpassen muss und was ich jetzt nicht gekriegt hatte. Also ich war, wie gesagt, auf dieser Höchstdosis Ibu, habe aber keinen Magenschutz, keinen Magenblocker genommen. Irgendwie der Arzt hat das auch irgendwie nicht für notwendig, hat mich nicht darauf angesprochen. Müssen auch ein bisschen aufpassen, wenn er da ein bisschen empfindlich sind. Also ich habe sie Gott sei Dank relativ gut ingesteckt und habe natürlich auch so einen kleinen Kampf geführt wie alle. Schmerzmittel nehme, ja, nein. Also wie gesagt, was hier der Hauptgrund ist, oder warum man sie nehmen sollte, was ich mich noch ein bisschen recherchiert habe, ist, dass die halt entzündungshemmend sind. Also dass praktisch der entzündete Nerv sich ein bisschen mehr heilt und natürlich auch die Schmerzen bekämpft. Und halt, dass man da auch kein Schmerzgedächtnis aufbaut. Rückwirkend betrachtet, denke ich mal, war ich vielleicht doch zu lang auf zu hoher Ibo-Dosis. Also ich habe dann schon ein bisschen länger zu runtergeschraubt, von 2,4 nur auf 2. Am Schluss war ich schon auf 1200er, bestehend drauf, dass ich nur, also die Nacht-Ibo, die 800er, hatte ich dann schon relativ lang. Also da war ich dann doch ein bisschen krasser unterwegs. Also mit 800er Nacht schlafe. Also das mit dem Schlafentzug hat mich da wirklich am massivsten getroffen. Da bin ich wirklich ein bisschen empfindlich. Und über Tag ging es eigentlich, weil die Bewegung an sich oder so, das lasst euch das nicht merken. Aber pures Sitzen, insbesondere da auf einer weichen Couch, ist wirklich Gift. Also lachen nicht. Ich sitze heute immer noch auf meinem harten Gartenstuhl, der so mein liebster, neuster Freund geworden ist, in Verbindung mit so einer Heizkisse. Also wirklich so, dass man auch muss sehen, wie das so ein bisschen, wenn nicht Life-Changer ist oder so. Es ist bei Dennis Sache nicht so wie früher. Also wenn ich euch früher erzähle, ich stehe um 5.30 Uhr auf, gehe praktisch einfach, stehe auf, gehe kalt Dusche, oder was heißt kalt Dusche, ich heiz nicht das Bad auf, gehe normalerweise Dusche, gehe raus ins kalte Badezimmer, also mit kalt rede ich so vielleicht 19 Grad oder so, gehe an die Kaffeemaschine, hau mir zwei Kaffees drin, dusche die Haare, gehe kurz ins Fahrrad, tu dann direkt mal anderthalb Stunden Fahrrad fahren mit Höchstleistung, nachts bei 0 Grad, Minusgrad, wie auch immer, gehe in die Firma, dusche, esse. Das ist nicht mehr. Also heutzutage ist unabhängig vom Fahrradfahren der Style aufstehen, bisschen dehnen, langsam rauskommen, dann an die Kaffeemaschine gehen. Erstmal das Bad hochheizen. Haben jetzt auch von Homematic IP so Heizsteuerung geholt, weil wissen wir, normalerweise heizt das Sparbrötchen nicht, aber das hier schönes Bad, weil schöner Kaffee, schön Wasser trinken, schön in Ruhe kommen und so. Dann Dusche, schön abtrocknen, im Warmen und dann muss er gemütlich loslaufen. Weil zur Hauptphase müssen wir euch das auch so vorstellen, als ich dann auch wieder schaffe gegangen bin, so sagen wir mal Anfang Dezember oder so, also so Autofahrt oder Autositzen, so 20, 25 Minuten, da hast du, was heißt Schmerzen, das ist nicht sehr, sehr angenehm. Also ich steige jetzt auch ganz anders aus dem Auto aus, also mit zwei Füße vor an die Tür stelle und dann so rausdrücke und so, da passe ich momentan schon auf. Und natürlich alle zwei, drei Tage erwische ich mich dabei, wie ich ganz normal, wie ihr auch, ins Auto ein- oder aus. Aber wie gesagt, jede dieser Bewegungen kann halt im Worst Case oder so wieder dazu führen, dass du dich verhängst, dass die ein bisschen rausschwimmst. Und da bin ich auch psychisch schon so ein bisschen belastet. Ich habe mir jetzt auch so einen Stützgurt geholt, wo ich dann praktisch alles so ein bisschen komprimieren kann, wenn ich mal was Schweres hebe oder so. Also ihr merkt doch schon, dass man sich da lang mit beschäftigt und irgendwie da so ein bisschen traumatisiert ist. Also ich habe auch immer warmes Kreuz, ich habe dann auch immer so am Gora Nierewärme an und so. Also ich ziehe mich immer sehr, sehr warm an. Ich gucke, dass ich nicht schwitze und so. Also ist schon ziemlich krass, was da, wie gesagt, passiert ist. Und ja, wie gesagt, ich denke mal, von diesem Schuldding bin ich jetzt weggekommen. Weil wie gesagt, die Lehrmeinung ist einfach bei so einem Bandscheibenvorfall, jeder kann den haben. Vielleicht hast du auch momentan schon einer. Nur wenn sich, wie gesagt, die Masse nicht auf den Nerv drückt, weil der Nervenkanal so günstig liegt, merkst du nichts davon. Hier im Umkreis sind Leute, die haben das mit 18, die sind richtige Sportler gewesen. Das war ein richtiger, drastischer Einschritt. Und ich jammerte auf hohem Niveau, dass es mich jetzt doch mit 44 erwischt hat und ich jetzt nicht mehr so extrem und einseitig und ungesund auf Fahrrad fahren kann. Ja, dass ich halt einfach mal eine Work-Life-Balance brauche und halt einfach mal Sportprogramme ein bisschen anders da aufziehen muss. Ja, also das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Da müssen wir schon, was heißt, muss man schon ein bisschen mit zurechtkommen. Und wie gesagt, ich meine, in der Anfangsphase oder so habe ich wirklich schon extrem drauf aufgebaut. Ich habe dann sehr viel getrunken, Wasser getrunken. Ja, aber wie gesagt, der Fehler, wo ich mir gesagt habe, shit, du hast zu wenig Wasser getrunken, warst so ein bisschen dehydriert, das habe ich ausgeglichen. Da habe ich natürlich zu viel Süßigkeiten gegessen und Eis. Ihr wisst ja, wie ich von meinem Eis rede. Ja, ich meine, ich habe im September oder August habe ich schon Mahlzeiten durch Eis ersetzt. Glauben wir es nicht, ich habe seit dem Bandscheibenvorfall kein Eis mehr gegessen. Ja? Also eher nicht, um mich so ein bisschen zu bestrafen, sondern eher so, um ein Statement zu machen. Ja? Das ist schon so ein bisschen Lifestyle, dass der Landstuhler kein Eis mehr isst. Ja? Ich meine, dann kam der Podcast-Film raus, ja, wo ich dann erzähle, ja, was ist so das Wichtigste? Ja, Eis essen und wie auch immer. Nix. Es ist Gesundheit. Es ist einfach, dass du schmerzfrei bist, schlafen kannst und nichts an der Bandscheibe hast. Das ist meine Priorität 1. Und glauben wir es, Jungs, ich arbeite da dran. Ja. I will be back. Ja, das erste Mountainbike-Contents kommt. Aber glauben wir es, nicht mehr so in der Form wie jetzt, sondern eher noch mit ein paar anderen Sachen drinnen dran. Das heißt, ich habe mir natürlich dann im Oktober schon meinen Masterplan gemacht und war natürlich ganz hibbelig, besser Wort, dass ich halt wieder ein bisschen was machen kann. Aber das musste ich lernen, wie gesagt. Rückwirkend betrachtet, hätte ich mich an den Arzt gehalten, hätte Balle flach gemacht, hätte die Ibu reversiert, hätte schon ein bisschen langsamer gemacht, hätte ich jetzt diesen krassen Rückschlag mit 2-4er Ibu, eine Stunde Schlafe, 3 Wochen Quäle wie die Sau, hätte ich vielleicht vermeiden können. Aber wahrscheinlich muss man halt auch einfach der harte Weg gehen, ja, damit man es halt einfach lernt. Weil manche Sachen lernt man halt auch einfach nicht, wenn man ein bisschen alt ist. Ja, es ist halt auch einfach so. Deshalb, wie gesagt, immer Sparbrötchen machen bringt nichts. Ja, jetzt kann man jetzt sagen, oh, komm, mach dann immer den Sparbrötchen, der Bandscheibenvorfall hat er hier rausgehauen, sich der Kopter und Rechner und alles kauft. Ja, wie ich jetzt sagen, das hängt damit zusammen. Aber da muss man schon die Priorität ein bisschen anders da machen. Weil deshalb kommt, was war die wichtigste Anschaffung dieses Jahr, war natürlich nicht der Scheiß-PC. Von der Hausnummer müssen wir das so vorstellen, ich habe mir denn einen PC bestellt, ja, habe alles aufgebaut und in dem Moment habe ich das mit dem Bandscheibenvorfall. Das heißt, das ist natürlich auch ein Grund, warum ich nicht gezockt habe. Ich kann nicht hingehen, ja, und kann mal PC holen und Call of Duty spiele und zocke, wenn ich es ins Kreuz habe. Das geht nichts. Das heißt, der PC war aufgebaut und ist halt sehr, sehr selten benutzt worden. Ja. Das heißt, ich habe meine ganze Sache immer mit dem Handy halt gemacht oder mit meinem Tablet stehend in meinem Wohnzimmerschrank. Das heißt, deshalb so als kleine Auflösung alles stehend. Das heißt, auch mit diesem arbeite zum Beispiel. Ich habe so einen kleinen Hochschrank, wo mal so mal Deko-Sachen drin sind. Der ist auf einer Höhe von ungefähr 1,40 Meter. Das war mein liebster Platz. Da ist die Deko weggeräumt worden. Da hat mein Arbeitsnotebook drauf gestanden. Da konnte ich schaffen, telefonieren, alles. Das war so mein Everyday Life. Und auch mit diesem Ganzen, wo ich erzählt habe, die YouTube-Videos gucke und so. Das war natürlich so ein bisschen Ausweg, dass man halt sieht, was kann man machen, wenn man aktiv ist. Ja, der Alpinfex zum Beispiel hat auch die ganze geile Bergsteigertouren rausgehauen. Der Adventure Buddy, der war unterwegs gewesen, Wande, Geocaching, welche auf Lost Places unterwegs, welche. Da habe ich mir natürlich dann die fehlende Freizeit, dabei ich halt nichts machen kann, so ein bisschen durch YouTube reingezogen. Aber glauben wir es, das macht auch keinen Spaß. Weil wenn ihr YouTube gucke und ihr sitzen auf eurer Couch, ja, oder machen was auch immer, ja, das ist ja nett, ja. Das ist mit dem Bandscheibenvorfall nicht so. Du sitzt ja nicht bequem auf einer Couch. Und auch dieses Liegen ist nicht so gut. Ich habe da mal schön hier gestanden und hab dann mal YouTube geguckt und hab so ein paar Balanceübungen gemacht. Wer denkt, ja, jetzt macht er Balanceübungen, was erzählt denn das? Ja, die Muskulatur, die ist alles so verkrampft und du bist so einseitig in so einer Pseudoschonhaltung, weil das eigentlich das so das Gefährliche dran ist. Du machst so Balanceübungen, ja, du machst das so 2-3 Minuten und dein kompletter Rücken verspannt sich oder du hast Muskelkater, du bist das gar nicht mehr gewohnt. Also deshalb, das ist, wie soll ich sagen, jammern auf hohem Niveau, aber das ist halt schon ein krasser Life-Changer. Und deshalb, wie gesagt, was ich mir dann noch geholt habe, das war bis jetzt die beste Anschaffung, einen höhenverstellbaren Schreibtisch für zu Hause. Wenn es interessiert, kann ich auch mal melden. War jetzt, was ist teuer? Puh, fand ich nicht so. Also er hat gekostet 400 Euro, ist sogar der FlexiSport E5B. Und zwar die Kurzmessage an dem Ding, würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr so ein bisschen vorbelastet sind oder ihr auch einen Bürojob habt, gebt das Geld auf jeden Fall aus, weil ich finde, es bringt auf jeden Fall was. Der Preisunterschied, was man so ein bisschen wissen müsse, ist, es gibt immer mit Dreifachteleskop und Zweifach. Dieser, wo ich verlinkt habe, hat Dreifach. Die sind normalerweise ein bisschen stabiler und langlebiger und fahren halt ein bisschen geschickter hoch. Von der Höhe geben die sich alles nichts. Also die Höhe ist ganz normal. Habe natürlich auch mal ein Video gemacht, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch noch keine neue Tischplatte. Ich habe die alte Tischplatte dran geschraubt, weil ihr könnt euch fertige Tischplatte holen. Ihr könnt euch aber auch eure alte Tischplatte draufschrauben. Und deshalb so ein bisschen akut. Oder wie gesagt, wenn ihr das noch nicht wisst, ihr holt euch einfach dieses Gestell. Das ist individuell anpassbar von der Länge. Ich glaube, manche Leute machen da sogar 2 Meter Platte drauf. Wir müssen halt nur gucken, weil das relativ hoch ist, dass das relativ stabil ist. Und auch mit der Tiefe, weil das ein bisschen wackelt. Mich stört es jetzt nicht. Also nur von der Tragkraft müssen wir euch mal vorstellen. Das Ding hebt 100 Kilo. Also könnt ihr euch draufsetzen. Also nicht jeder, aber schon die meisten. Und können euch hochfahren. Und ich habe halt natürlich 1 Meter Tiefe oder 1,10 Meter Tiefe Tischplatte drauf. Das ist mal Aldi. Die ist natürlich schon noch ein bisschen wackeliger. Aber das ist jetzt nicht so störend. Also ihr merkt halt ein bisschen, dass es wackelt. Aber dann tust du dich normalerweise ja auch nicht drauflehnen oder halt irgendwas machen. Ja, und der fährt, wie gesagt, auf 3 Stufen. Die sind halt einstellbar. Er fährt relativ leise. Ich meine, ich kann es euch nur mal zeigen. Dann fahre ich nämlich jetzt runter, weil, wie natürlich gesagt, ich stehe natürlich und nehme meinen Podcast natürlich jetzt im Stehen auf. Also momentan steht er auf 1,20 Meter. Ich habe 3 Stufen inprogrammiert. Wenn ich ihn am Rechner was schraube, ist es Stufe 1. Da ist er praktisch komplett unten. Und meine Sitzhöhe ist, glaube ich, anders. Das heißt, du wählst das einfach aus. Und jetzt hören wir zum Beispiel schon, jetzt fährt er runter. Und zwar von 120 ist er losgefahren, dass wir auch das zeitlich mal ein bisschen einschätzen können. Und der fährt jetzt auf, das ist ein bisschen langsam mit diesem Soft Close, auf 78 cm. So, und jetzt Achtung, 3, 2, 1. Jetzt fahrt er wieder hoch auf meine 1,20 Meter. Und wie gesagt, das ist, wie gesagt, sehr, sehr praktisch. Er hat noch so Memory und so Alarmfunktion, dass er automatisch erinnert wird und so. Und muss man sich natürlich auch ein bisschen mit beschäftigen, was halt so Sinn macht. Aber wie gesagt, würde ich euch empfehlen. Wie gesagt, er ist schon hochgefahren, war er live dabei. Ansonsten, was habe ich noch? Die Lendenschutzpassage habe ich euch erzählt. Die werde ich jetzt mal benutzen, wenn ich ein bisschen später was heben will. Da sind so Metalldinger drin. Ich habe, wie gesagt, Nierenwärme habe ich meistens an. Die gibt's auch mit Akku. Die habe ich mir jetzt mal bestellt, dass es da ein bisschen weiter ist. Und wie gesagt, ich benutze halt jetzt viel Heizkissen. Ich habe so Heizdecke auf meiner Couch und so, weil Wärme tut schon gut. So von der Schonhaltung. Also ich tue normal Auto fahren. Ich gehe jetzt ganz normal. Schwere Sache, also so Getränkekiste und so hebe ich auch, muss ich ein bisschen aufpassen. Aber halt so bei seitlichen Bewegungen passe ich auf. Und wie gesagt, mein nächster großer Meilenstein ist, dass ich jetzt am 13. Januar wirklich zum Arzt gehen kann und dass der dann endlich Morea oder so Therapie macht, weil dann werde ich, wie gesagt, halt richtig einsteige, weil durch das, wenn das nochmal euch das bildlich vorstellt, ihr habt wirklich Wirbelsäule und ihr habt praktisch diese Bandscheibe, die durch die Vorwölbung und durch dieses einseitige Heben und Verschleiß sich so praktisch rausgewölbt hat und auf den Nerv gedrückt hat und so. Das ist hier immer noch der Fall. Das heißt zum Beispiel, ich merke, ach, wenn ich auf meiner Couch sitze, dass ich so im Lendenwirbelbereich so leichter Druck aufbaut. Ich merke, wenn ich zu lange und zu blöd sitze oder mich so in so Schonhaltung begebe, dass es praktisch so ein bisschen leicht ins Bein zieht und so. Also ich bin hier nicht beschwerdefrei. Also ihr braucht nicht so denken, dass es jetzt im September ist herausgefordert, am 5. Oktober und am 14. und am 21. Oktober durch massiv was einseitiges Heben mit Akutfall, dass es jetzt hier am 31. Oktober ohne Ibo und so jetzt weg ist. Das ist nicht weg. Ja, und das ist auch das, was du da so als Life-Changer machen musst, wenn du dich mit so Leuten unterrätscht, wenn du keinen Sport machst und du passt auf deine Wirbelsäule nicht aus, hast du das immer wieder und richtig krass. Also ich kenne auch jemand, die sagt immer, die macht jetzt regelmäßig Sport und wenn sie eine macht sie sowieso und macht täglich ihre Übungen und wenn du diese Übung nicht machst, merkst du das sofort. Und das ist halt jetzt was, wo halt, was heißt Life Changer ist, wo ich halt jetzt so ein bisschen momentan ungeduldig bin, weil ich will halt in Anführungszeichen, dass es so ist wie früher. Es wird nicht so wie früher sein, aber ich will halt einfach zu testen, was jetzt wirklich der Masterplan ist. Und ich befürchte, dass der Masterplan wie folgt ist: aufstehen, 15 Minuten deine Übungen mache, ja, schön warm Dusche, aufpasse, dich warm inpacke oder so, gemäßigt Sport, also abwechslungsreich, nicht wie bei mir 8000 Kilometer Fahrrad fahren, sondern vielleicht nur 3000 Kilometer, davor aber viel zu Fuß gehen, schwimmen gehen und so, dass du halt einfach dein Werk gebraunt hast und dass du halt gezielt diese Übungen machst. Und die Übungen ist halt nicht so, dass du die auch vom Fernsehen machst und guckst zu. Du sollst halt wirklich in die Rückenschule, in die Gymnastik, Stichwort Core, vielleicht auch wirklich so Pilates oder so machen. Du musst wirklich in eine Gruppe und du brauchst auch einen Trainer, der dir dann wirklich zeigt und guckt, dass du die Bewegungen richtig machst. Und da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass ich da im Januar schnell was Gutes finde und einfach so ein bisschen in meinen Rhythmus reinkomme, dass ich halt da jetzt nächstes Jahr in Anführungszeichen wieder angreifen kann. Also wie gesagt, mein Ziel ist jetzt einfach, was heißt nicht schmerzfrei zu sein, das ist einfach raff, viel zu trinken, auf den Körper zu achten, Ausgleichssport zu machen, also mein Gymnastik so zu machen. Also ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, die halt krasse Core-Muskulatur haben. Ich meine, ich will das jetzt sagen, ich werde zum Bodybuilder, ja, aber für das, dass ich mo keine Rückenmuskulatur habe und total verspannt, vielleicht auf einem Level 1 war und ihr euch vorstellen müsst, dass so ein Hardcore-Typ, der Bodybuilding macht oder so ein Gymnasium oder so ein Yoga-Typ, vielleicht so eine 10 hat. Also ich strebe da locker eine 7 an. Also ich will da wirklich von der Rückenmuskulatur und von meinem Core-Training will ich da absolut gefestigt sein, weil auf die Scheiße habe ich einfach keinen Bock, ja. Und auch von meiner Freizeitgestaltung oder so, natürlich werde ich weiterhin Fahrrad fahren, aber nicht so extrem. Und deshalb kommt jetzt auch, wir sind wieder mit E-Bike voll babbeln, aber dieses E-Bike kommt jetzt ein bisschen mehr auf meine Liste, weil ich jetzt halt einfach weiß, dass ich mir es nicht mehr erlauben kann, durch stundenlang Fahrrad zu fahren. Und natürlich, wenn es mir wieder ein bisschen besser geht, fahre ich auch mit meinem Bio-Bike wieder auf den Weißenstein oder so. Ja, aber im Endeffekt gucke ich mal, kann man sich auch Gott sei Dank finanziell leisten, dass ich mir vielleicht doch noch ein E-Bike zusätzlich hole, damit halt diese Bergaufpassage nicht ganz so hardcore-mäßig sind. Und ich fahre, wie gesagt, momentan kein Fahrrad, obwohl es mich ein bisschen juckt. Grund 1 ist A, ich soll es nicht. B, die Rückenmuskulatur ist nicht ausgeprägt. Ich will auch diese Schläge nicht haben, solange das nicht so ein bisschen ausgeheilt und so Stützmuskulatur aufgebaut ist. Und vor allen Dingen nicht bei dem Wetter. Ja? Also das ist pures Gift, wenn du halt wirklich dann schwitzt um die Niere rum, dir diese Kälte da reinziehst. Weil ich erinnere mich noch mal, als ich früher so am Silvester, nur dass wir mal so eine Hausnummer haben, letztes Jahr am 26. Dezember habe ich eine kleine Fahrradtour gemacht, 60 Kilometer bei minus 8 Grad. Und wenn dann Dusche gehen, ja, und ihr habt so ein bisschen Hüftspeck, so wie ich, und du hältst dann mal das heiße Wasser drauf, da kommt doch kein heißes Wasser an, dann ist dieser Speck da minutenlang richtig brutal durchgefroren und so. Und das kann halt leider, der Körper, der tut sich das halt irgendwie so ein bisschen merken und so. Also deshalb, wie gesagt, ach, mal wieder einen schönen One-Piece-Flow-Monolog, 30 Minuten, ich hoffe, es war nicht ganz so unstrukturiert, und ich habe euch da so ein bisschen mit meiner, in Anführungszeichen, Leidensgeschichte so ein bisschen mitgenommen. Wie gesagt, ich hoffe, dass euch das nicht passiert, oder wenn, dass ihr so ein paar Ideen oder so ein paar Points mit rausgefunden habt, auf was ihr so ein bisschen achten müsse, also Stichwort Ziehen und Überbelastung und so, und ansonsten, wie gesagt, rechtzeitig zum Arzt gehen und auch mit Leuten mal ein bisschen reden, weil nicht jeder ist so redselig, beziehungsweise plant das raus oder hausiert da mit den Informationen, weil was ich auch so ein bisschen mitgenommen habe, ich habe mit vielen Leuten so ein bisschen mein Leid geklagt, und glaubt mir, es machen einige, die das auch hatten, und auch noch viel schlimmer. Also war ein Bekanntenkreis, der hat gesagt, der war Sportler mit 18, den hat es richtig hardcore-mäßig getroffen, und der hat auch eine Klassenkameradin gehabt, und die hat mit 25 schon eine künstliche Bandscheibe eingesetzt gekriegt. Und ach, so ein paar haben sich noch gemeldet, so ein bisschen auf der Podcast, die hatten das auch. Also ach, mit Reha und so, das ist nicht ohne. Und ein Arbeitskollege, der hat auch immer, den wollte ich immer zum Fahrradfahren so ein bisschen motivieren, der hat auch immer erzählt, nee, er hat Rückenschmerzen und so. Und der hat auch hat er auch aufgehört und schult jetzt um. Und der hat eher so, der hat es noch ein bisschen übler, der hat es auch wirklich mit so psychischen Problemen. Also bei dem tut Stress das Auslöse. Und gut, ob das jetzt bei mir so der Auslöser ist oder ob ich da so ein bisschen gefährdet bin, weiß ich nicht. Also ich hoffe, dass ich da mit einem blauen Auge ein bisschen weggekommen bin. Aber für den war halt dieser Stress das pure Gift. Und wenn man da halt wirklich ein bisschen empfindlich ist, und das schlägt sich da halt durch. Und gut, ob das dann psychosomatisch werden kann oder so, keine Ahnung. Ich hoffe, oder ich denke mal, dass ich es halt nicht so schlimm hatte, dass es das so wirklich mich so traumatisiert hat. Aber mich hat das schon ein bisschen runtergezogen. Ich meine, da ich doch depressiv war oder so. Aber ich dachte schon im Nachhinein, jetzt hattest du nur Bandscheibe. Was ist denn da los, wenn du mal irgendwie was Schlimmes hast? Ja, ich meine, für mich persönlich war das schlimm. Ja, wo nicht schlafen können, wo nicht deinen Pseudo-Lebensmittelpunkt verlieren, indem du halt einfach, wenn du willst, Fahrrad fahren kannst, und dir jetzt Kenner sagen, nee, das war jetzt mit dem Fahrradfahren, dann muss man sich schon ein bisschen doof einstellen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen was mitnehmen. Wer noch irgendwie ein paar Infos haben will oder so, kann sich gerne mal melden oder so. Ansonsten, ja, werde ich euch da so ein bisschen im nächsten Jahr noch so ein bisschen teilhaben lassen, wie es jetzt geworden ist und ob das so hoffentlich so ein bisschen geklappt hat. Und wie gesagt, mit dem Podcast hatte ich jetzt irgendwie letztes Jahr nicht so ganz die Muse, obwohl natürlich jetzt, ja, da hatte ich doch Muse, als ich nichts anderes machen konnte, als daheim rumstehen und so. Aber wie gesagt, die Sachen beschäftigen dich, und da muss man ein kleiner Flow so ein bisschen bringen. Aber wie gesagt, das Leben geht weiter, lassen euch das sowas nicht runterziehen. Ich dachte, ach, oh shit, es ist vorbei, und gucken mal, wie ich jetzt schon wieder bubbeln kann. Jetzt haben wir den Oktober, und ich glaube so um Mitte Dezember. Und so um Mitte Oktober war ich da ein bisschen anders drauf wie heute. Alles klar, nochmal danke fürs Zuhören. Ob noch eine Folge rauskommt, gucke ich mal. Weil ich gerade so ein bisschen im Flow bin, aber ich denke mal eher nicht. Deshalb, da ich jetzt nur wisse, dass es der 31.12. ist, wünsche ich allen meinen Zuhörern einen guten Rutsch. Vor allem Gesundheit, alles Gute. Und wie gesagt, ich melde mich nochmal spätestens nächstes Jahr. Die Frage ist halt, wann nächstes Jahr? Bis dann, Servus.